Anlässlich des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg gab es am 24. Juli im Zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang einen gemeinsamen Auftritt der Gewinner beim nationalen Wettbewerb der Jugendlichen und Studenten im Sologesang und Spiel. Dem Auftritt wohnten bei der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, Chun Yong-nam, die Mitarbeiter des Jugendverbandes, die Jugendlichen und Studenten. Beim Auftritt wurde der revolutionäre Wille der 5 Millionen jungen Avantgardisten gezeigt. Die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Sun-Gun-Führung standhaft zu verteidigen und unter Führung von Genossen Kim Jong-un den endgültigen Sieg vom 27. Juli zu erringen.